بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأله بما سبحانه وتعالى الله زيجن بايل بما تشكايت ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Allah Muhammad صلى الله عليه وسلم als seinen gesandten Propheten zu den Menschen entsandt hat. Liebe Geschwister, heute wollen wir inshallah ta'ala die Fatwa weiter besprechen, in der es um den Tawhid ging. Und zwar die Frage lautete, was bedeutet Tawhid und welche Kategorien des Tawhid gibt es. Und wir haben bereits zwei Kategorien erwähnt. Die erste Kategorie war die Rububiyya. Die zweite Kategorie war die Uluhiyya. Und die dritte Kategorie ist die Kategorie, die wir inshallah ta'ala heute durchnehmen werden. Und zwar geht es um die Einzigartigkeit der Namen und Eigenschaften Allahs. Ich weiß nicht, ob der Ton, kommt der Ton an? Tayyib. Dies bedeutet, es geht also jetzt hier um die, das, was man im Arabischen nennt als Tawhid al-Asma was-Sifat. Und dies bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala alleine die Namen und Eigenschaften zuzuschreiben, die er sich selbst in seinem Buch oder durch die Aussage seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben hat. Also das, hier lernen wir aus diesem Satz, liebe Geschwister, dass wenn es um die Beschreibung Allahs subhanahu wa ta'ala geht, dann ist das eine Sache, die wir nur aus unseren überlieferten Quellen entnehmen können. Man kann nicht Allah azza wa jal einen Namen oder eine Eigenschaft geben durch andere Quellen als dem Koran und der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala einen Namen oder eine Eigenschaft zuschreiben, dann machen wir das genauso, wie Allah und sein Prophet das gemacht haben, sallallahu alaihi wasallam. Und welche Fehler kann man dabei machen? Das ist der Satz, den er meinte, als er sagte, ohne Entstellung des Sinnes, ohne die Wirkung oder Aussage aufzuheben, ohne die Art und Weise zu hinterfragen und ohne sie mit Geschaffenem gleichzusetzen. Also, das sind vier Dinge, die sich normalerweise, also normalerweise ein Muslim macht so etwas überhaupt nicht. Aber der Gelehrte, rahimahullah, weist darauf hin, weil manche Muslime diesen Fehlern verfallen sind und deswegen weist man ausdrücklich darauf hin. Ansonsten, wenn du es genauso machst, wie Allah es gesagt hat, dann hast du eigentlich kein Problem. Das wieder möchte ich noch einmal betonen, dass die Angelegenheit der Aqidah, alhamdulillah, eine einfache Angelegenheit ist. Aber da es manche Leute gibt, die in Bezug auf bestimmte Themen auf den falschen Weg geraten sind, weisen wir auf die Fehler dieser Menschen hin, damit wir nicht die gleichen Fehler begehen. Also die erste Sache ist, dass wir den Sinn dieser Aussage, den Sinn dieses Namens oder den Sinn dieser Eigenschaft nicht entstellen. Was könnte bedeuten, dass man es entstellt? Das heißt also, angenommen, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich etwas Bestimmtes zu und du sagst, nicht das, was er gesagt hat, ist gemeint, sondern etwas anderes. Und das nennt man auf Arabisch Tahrif und bedeutet eigentlich Verfälschung. Die Wirkung oder Aussage aufzuheben, auf Arabisch Ta'til, würde bedeuten, dass du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala zwar diesen Namen hat, aber du glaubst nicht an die Bedeutung, die dieser Name beinhaltet. Auch ganz logisch, dass das keinen Sinn macht, aber wie gesagt, man weist darauf hin und man wird überrascht sein, dass es Menschen gibt, die tatsächlich solchen Fehlern verfallen sind. Die Art und Weise zu hinterfragen, das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst etwas gesagt hat, dass du fragst nach dem Wie. Gemeint ist, dass du diese Eigenschaft oder diesen Namen hinterfragst. Wie kann es sein, dass er subhanahu wa ta'ala so und so ist? Und das hört man auf Arabisch, Takif, kommt vom arabischen Wort Kaifa. Kaifa heißt wie. Und sie mit dem Geschaffenen, mit Geschaffenem gleichzusetzen, das heißt, dass wenn du einen Namen oder eine Eigenschaft Allahs hörst, darfst du nicht den Fehler begehen, zu denken, ach so, dieser Name oder diese Eigenschaft, die wird ja eigentlich einem Menschen oder einem Geschöpf, welcher Art auch immer, auch zugeschrieben. Also ist Allah und dieses Geschöpf in dieser Hinsicht gleich. Das wäre auch wieder fatal und natürlich auch falsch. Und das nennt man Tamthil. Tamthil kommt vom arabischen Wort Mithl. Mithl heißt gleich, genauso wie. Diese letzte, vierte Kategorie wird auch genannt Tashbih. Diese vierte Kategorie wird auch genannt Tashbih. Tashbih kommt vom Wort Shabah. Und Shabbaha heißt ähneln, ähnlich sein. Shabbaha ist die Ähnlichkeit, ja. Und Shabbaha heißt vergleichen mit etwas. Deswegen sind diese beiden Worte werden synonym verwendet. Aber der Begriff, wie der Gelehrte auch im Laufe des Buches erklären wird, der Begriff Tamthil ist besser, weil Allah Azza wa Jalla im Koran al-Karim gesagt hat, Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich und dabei hat er das Wort Tamthil verwendet und es ist immer am besten, dass man genau die Worte verwendet, die Allah bzw. sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam verwendet haben. Da kann man keine Fehler machen. Und das ist ja das Tolle, Alhamdulillah, an der Aqida der Muslime oder besonders der Aqida von Ahle Sunnah, dass sie genau das sagen, was Allah und sein Prophet gesagt haben und deswegen können sie nicht in die Irre gehen. Es ist Pflicht, wirklich daran zu glauben, wie Allah sich selbst genannt oder beschrieben hat. Man darf dies nicht etwa im übertragenen Sinne verstehen. Was könnte es bedeuten, etwas im übertragenen Sinne zu verstehen? Dass jemand sagt, zum Beispiel, wir nehmen eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, Liebe. Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Gläubigen. Er liebt die Gutestuenden. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Er liebt die Gutestuenden. Manche Leute, sie haben gesagt, diese Eigenschaft der Liebe bedeutet in Wirklichkeit, dass er, subhanahu wa ta'ala, diese Gutestuenden belohnt. Was haben sie in diesem Moment gemacht? Sie haben in diesem Moment die Wirklichkeit dieses Namens oder dieser Eigenschaft geleugnet und haben stattdessen eine andere Bedeutung gesetzt. Diese Bedeutung muss nicht an sich falsch sein. Natürlich ergibt sich das eine aus dem anderen, aber der Punkt ist, du darfst nicht sagen, mit Liebe ist das Belohnen gemeint. Das wäre eine Art, etwas im übertragenen Sinne zu verstehen oder eine Art, hier wäre Tahrif vielleicht der beste Begriff von diesen vier Kategorien, die wir gerade eben gelernt haben. Gleichzeitig, das heißt also, sobald jemand auf die Idee kommt und sagt, ja Achi, das darfst du nicht wortwörtlich verstehen, das ist im übertragenen Sinne gemeint, das ist metaphorisch gemeint, dann musst du erstmal dann fünf Fragezeichen müssen dir aufgehen. Warum? Weil es kann sein, dass diese Person diesen Fehlern verfällt. Muss nicht sein, aber kann sein. Gleichzeitig fragen wir nicht nach dem Wie. Das ist ja logisch, weil wie kann ein Geschöpf wie wir die Wirklichkeit Allah subhanahu wa ta'ala begreifen. Wir wissen von Allah azza wa jalla gerade mal das, was er und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt haben. Und alles, was wir uns vorstellen, ist aus der Welt des Erschaffenen. Wir können uns nicht etwas vorstellen, was nicht erschaffen ist. Das kennen wir nicht. Und deswegen ist jeder Rückschluss und jeder Analogieschluss automatisch falsch. Und deswegen dürfen wir nicht nach dem Wie fragen. Du hast im Koran zum Beispiel gelesen, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn in der Nacht von Al-Qadr herabgesandt, also den Koran Karim. Jetzt fragst du nicht, wie hat Allah das gemacht, sondern du glaubst daran, dass er es gemacht hat, und das Wie, das hinterfragst du nicht. Und das Wie zu hinterfragen, ist eine gefährliche Angelegenheit. Und wir setzen diese Eigenschaften nicht mit den Eigenschaften der Geschöpfe gleich. Das ist logisch, weil wir gesagt haben, auch erstmal, weil Allah im Koran das an mehr als einer Stelle gesagt hat, unter anderem, laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich, und gleichzeitig auch, vom logischen Standpunkt her, ein derjenige, der etwas erschaffen hat, kann nicht genauso sein wie das, was erschaffen worden ist, logischerweise. Aufgrund dieser Form des Tawhid sind einige Gemeinschaften dieser Ummah, die zur Qibla beten und dem Islam zugeschrieben werden, auf verschiedene Weisen irregegangen. Manche von ihnen, also das ist jetzt auch ein interessanter Punkt, warum diese Dreiteilung des Tawhid sehr viel Sinn macht, weil was die Rububiyya angeht, die meisten Menschen auf der Welt glauben an Allah als den Rabb. Okay, die meisten Menschen der Welt, die meisten Menschen auf dieser Welt glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Rabb ist. Er ist der Herrscher von allem, er hat alles erschaffen. Die meisten Menschen haben damit überhaupt gar kein Problem. Das heißt, hier haben wir vielleicht eine Unterteilung zwischen Muslimen und Atheisten zum Beispiel. Die zweite Kategorie des Tawhid ist der Tawhid der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Hier haben wir eine weitere Spaltung. Alle Menschen, die an Allah glauben, an Gott glauben, manche von ihnen beten ihn alleine an und manche nicht. Entweder weil sie gar nicht beten oder weil sie andere außer Allah anbeten. Hier haben wir schon eine neue Spaltung, grob in der einen Gruppe, zum Beispiel die Juden, die Christen und alle anderen Polytheisten und die Muslime. Aber jetzt kommen wir zur dritten Kategorie des Tawhid. Bei der dritten Kategorie des Tawhid, natürlich gehen dort die Christen und die Juden, die anderen Glaubensgemeinden auch in die Irre, das ist klar. Aber die Spaltung ist im Wesentlichen relevant unter den Muslimen dann selbst. Manche von ihnen, also von den Leuten, die in die Irre gegangen sind, übertrieben im Absprechen von Eigenschaften und Lossprechen von Mängeln, sodass sie dadurch aus dem Islam ausgetreten sind. Das heißt also, egal was Allah Azza wa Jal sich an Namen und Eigenschaften zugeschrieben hat, im extremsten Falle, glauben sie nicht an das, was Allah dort wirklich gesagt hat, weil sie immer diesen Konflikt in sich tragen. Sie haben Angst, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala das zuschreibe, was er sich selbst zugeschrieben hat, dann habe ich Angst, ihn mit einem Geschöpf zu vergleichen. Das ist ihre Angst, und wenn man das verstanden hat, dann hat man ihren Denkfehler auch verstanden. Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte im Koran al-Karim, Wallahu sami'un alim. Allah hört und weiß. Wir besetzen das meistens mit, er hört alles und weiß alles. Aber das Wort alles steht nicht im Koran. An dieser Stelle steht es nicht drin. Aber das denken wir uns dazu, weil unsere Aqidah verpflichtet uns, das dazu zu denken. Denn das ist der Konflikt, den manche Leute haben. Sie denken, wenn dort steht Sami', Allah im Koran sogar sagt, dass der Mensch auch Sami' ist. Okay? Inna ja'alnahu Sami'an basira in Surat al-Insan. Das heißt, der Mensch hört. Und Allah hat sich selbst auch mit dem Wort Sami' beschrieben, dass er diesen Namen Sami' hat. Sami' ist im Arabischen ist es ein Nomen, ein Substantiv und bedeutet, dass er hören kann. Und der Mensch kann auch hören. Und sie haben jetzt diesen Konflikt. Und sie sagen deswegen, wenn ich jetzt glaube, dass Allah hört, und der Mensch ebenfalls kann ja hören, das weiß ich ja, dann habe ich ihn gleichgesetzt. Deswegen, was macht er? Er leugnet die Bedeutung davon. Er glaubt an den Namen, aber er leugnet den Inhalt dieser Aussage, und das nennt man Ta'til. Und das ist natürlich auch falsch, zweifellos, und deswegen ist es so einfach für uns, Alhamdulillah, wenn wir die Übersetzung lesen, haben wir damit kein Problem. Wenn es richtig übersetzt worden ist, dann steht dann zum Beispiel dabei, er weiß alles oder er hört alles. So, und dann weißt du schon, dass diese Eigenschaft nicht mehr gleich sein kann wie beim Geschöpf, weil das Geschöpf hört nicht alles, also ist die Gleichsetzung schon mal nicht gegeben. So einfach ist die Sache. Andere wiederum nehmen eine, also die einen, wie gesagt, sie übertreiben im Absprechen, und die anderen übertrieben im Zusprechen, genau umgekehrt. Das heißt, manche Leute haben übertrieben, wenn es darum geht, Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuzuschreiben. Der extremste Fall, das ist die Gruppe, die man eben Al-Mushabbiha nennt. Das sind diejenigen, wal'iyadhu billah. Aber es gibt tatsächlich, also schwarz auf weiß, Sekten, die wirklich sowas behauptet und gesagt haben, dass sie tatsächlich gesagt haben, naja, da steht eindeutig drin, dass Allah hören kann. Und wir kennen das Hören nur, wie ein Mensch hört, also hört Allah auch, wal'iyadhu billah, wie ein Mensch hört. Natürlich ist das, widerspricht das dem islamischen Glauben, komplett, aber diese Gruppen werden auch dem Islam zugeschrieben. Und Alhamdulillah, wie immer, gibt es die goldene Mitte, und die Ahlus Sunnah, Alhamdulillah, sie haben diese goldene Mitte, und es gibt dann natürlich die anderen Gruppen, die sind wieder in dem einen Extrem oder anderen Extrem, oder sie sind relativ nahe an Ahlus Sunnah, und das ist natürlich doch die Verfahrensweise, die Methodik der uns Vorausgang Menschen bezüglich dieser Form des Tawhid ist, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala mit dem bezeichnen und beschreiben, mit dem sich Allah azza wa jal selbst bezeichnet und beschrieben hat. Ohne eben diese vier Dinge, wie wir gesagt haben. Ich wiederhole sie noch einmal. Ohne Tahrif. Das heißt, ohne dass wir den Sinn entstellen. Ohne dass wir die Bedeutung verfälschen, eine andere Bedeutung dran stattdessen setzen. Zweitens, ohne Ta'til. Dass wir die Wirkung oder die Bedeutung dieser Aussage aufheben. Ohne Tamthil. Tamthil heißt, dass wir das mit Allah subhanahu wa ta'ala in den Geschöpfen gleichsetzen. Und die letzte ohne Takif, das heißt ohne, dass wir hinterfragen, das heißt nach dem Wie fragen. Beispiel, Allah hat sich selbst als Al-Hayy bezeichnet. Al-Hayy. Al-Hayy auf Arabisch heißt der Lebendige. Der Mensch ist zweifellos ebenfalls lebendig. Wie kommen wir aus diesem Konflikt raus? Ganz einfach. Die Lebendigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht genauso wie die Lebendigkeit eines Menschen. Und sie unterscheidet sich mindestens in folgenden Punkten. Erstens, der Mensch hat einmal eine Zeit gehabt, in der er nicht existiert hat. Er war also nicht am Leben. Er war tot, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hingegen hat schon immer existiert und war schon immer lebendig. Zweitens, dieses Leben des Menschen hat irgendwann ein Ende. Und das Ende Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ist ewig. Das heißt, er lebt immer. Und ist immer lebendig. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir finden Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen. Und schon haben wir geklärt, dass die Gleichsetzung dieser Tamthil nicht gegeben ist. Und deswegen haben wir einen wahren Glauben. Allah hat sich ebenfalls als den Allhörenden bezeichnet. Diese Beispiele sind jetzt dafür da, dass wir uns das in den Kopf einpredigen, wie wir damit umzugehen haben. Denn wir werden gleich auch einen Sprung sehen. Das heißt, wir werden jetzt einen Sprung sehen zwischen unterschiedlichen Arten von Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir werden dort genau die gleiche Regel wieder anwenden. Und genau das ist der Punkt, wo manche dann besonders ein Problem haben. Also machen wir noch ein Beispiel, damit wir die Regel gut verstehen. Hier steht es As-Sami', machen wir einfach ein anderes Beispiel, Al-Basir. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich als Basir bezeichnet. Basir heißt der Sehende. Und wird normalerweise im Deutschen übersetzt mit derjenige, der alles sieht, der Allsehende. Der Mensch im Koran Karim sogar wird auch bezeichnet als jemand, der sehen kann. Insofern ist das gleiche Wort verwendet worden. Aber die Wirklichkeit, die dahinter steckt, ist nicht die gleiche. Denn der Mensch kann nur bedingt sehen und eingeschränkt sehen. Der Mensch kann nicht einmal sehen, was hinter einer Wand ist. Oder selbst wenn es vor seinen Augen ist, aber es ist sehr weit weg, kann er es auch nicht mehr sehen. Insofern ist sein Sehen sehr stark eingeschränkt. Aber das Sehen Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich nicht eingeschränkt, ist vollkommen. Er sieht alles subhanahu wa ta'ala. Insofern haben wir wieder keine Tamthil, keine Gleichheit. Jetzt machen wir einen Sprung. Die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt Eigenschaften, mit denen auch sein Wesen beschrieben wird, subhanahu wa ta'ala. Und wir werden, und diese Eigenschaften jetzt, die wir jetzt nennen, nennt man Sifat Khabariya. Und diese Sifat, diese Eigenschaften, wir gehen damit genauso um, und dann hast du einen gesunden Glauben. Aber das ist genau der Punkt, wo manche Leute dann scheitern. Lesen wir im Koran, Al-Karim, eine Ayah aus Surat Al-Ma'idah, Ayah Nummer 64. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وقالت اليهود يد الله مغلولة. Die Juden sagten, Allahs Hand ist gefesselt. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Nein, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt, er gibt aus, wie er will. In dieser Ayah ist die Rede von Yadullah, das heißt die Hand Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir genau die gleiche Regel anwenden, wie wir auch angewandt haben beim Hören Allahs, beim Sehen Allahs, dann haben wir einen gesunden Glauben und gehen nicht in die Irre. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier im Quran al-Karim sich eindeutig diese Eigenschaft als eine Eigenschaft seines Wesens subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Er sagte, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Wenn du also gefragt wirst über deinen Glauben über Allah Azza wa Jal in Bezug auf seine Hände, sagst du genau das, was Allah gesagt hat. Er hat zwei Hände, die weit ausgestreckt sind. Er gibt aus, wie er will. Das heißt, du sagst einfach das wieder, was Allah im Koran gesagt hat, ohne Tahrif, ohne Takyif, ohne Ta'til, ohne Tamthil. Und dann bist du aus dem Schneider. Diese vier Kategorien, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Und hier sei auch ein Hinweis, in der Ausgabe der Koran-Druckerei aus Medina, in der ersten Ausgabe davon, von der Übersetzung, da war das falsch. Ja? Da stand hier zum Beispiel, da stand, nein, vielmehr ist seine Hand weit ausgestreckt. Das heißt, es war, Entschuldigung, sind seine Hände ohne das Wort beiden. Vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Das heißt, es war falsch dort und das wurde dann ab der zweiten Auflage korrigiert. Und das Interessante an dieser Ayah ist, dass wir hundertprozentig erkennen, dass es hier auch um die Anzahl geht und dass du glauben musst, genau wie Allah es gesagt hat. Du darfst nicht hinzufügen. Du darfst nicht sagen, Allah hat viele Hände oder er hat nur eine. Nein, du musst glauben, genau zwei. Und guck mal die Ayah an, auch wie klar und deutlich sie ist. Denn Allah sagte, die Juden haben gesagt, Allahs Hand ist gefesselt. Da hat er den Singular verwendet im Arabischen, Yad. Danach sagte er, subhanahu wa ta'ala, als Antwort auf ihre Aussage, ihre eigenen Hände seien gefesselt. Das ist im Arabischen das Wort Aydi. Das Wort Aydi ist der Plural, der für mehr als zwei verwendet wird. Ab drei. Daraufhin sagte er, subhanahu wa ta'ala, als Korrektur ihrer Aussage, nein, also es ist nicht so, wie sie behauptet haben, meine Hand ist nicht gefesselt. Vielmehr, sagte er, subhanahu wa ta'ala, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Dann hat er die Dualform verwendet, yadani, auf Arabisch, yadani heißt zwei Hände, und hier heißt es yadahu, weil eben das Possessivpronomen hinzugefügt wird, fällt das nur im Arabischen weg, aber das ist die Dualform, und im Arabischen gibt es nämlich sehr interessanterweise gibt es einen Singular, ja, und dann gibt es eine Dualform, und dann gibt es ein Plural von drei, ja, bis zehn, und dann ab zehn aufwärts bis 99 gibt es wieder eine eigene Pluralform, und ab 100 gibt es bis unendlich wieder eine eigene Form. Ja, das ist eine der kompliziertesten Regeln, die es überhaupt gibt. Und deswegen ist diese Ayah eindeutig, auch hinsichtlich der Anzahl, und keiner darf sagen, hiermit ist ja, das ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Doch, das ist wortwörtlich zu nehmen. Und das Interessante ist, liebe Geschwister, wenn man in dieser Angelegenheit genau ist und nicht spielt, sondern tatsächlich schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala zu sagen hat, dann wird man auch in seiner gesamten Religion genau sein und nicht spielen und wortwörtlich die Sachen nehmen. Ich sage nochmal, das bedeutet nicht, dass alles, was man liest, wortwörtlich zu verstehen ist. Nein, die Sprache ist nicht so. Aber die Frage ist, wovon geht man aus? Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn jemand etwas behauptet, was ist sein Beweis für seine Behauptung? Denn wenn du diese Tür öffnest und von diesem Grundsatz ausgehst, dass man nicht alles wortwörtlich versteht, da kannst du ja alle Regeln, die es gibt, jede Eier der Welt, die es gibt, kannst du dadurch außer Kraft setzen. Jede. Deswegen, du musst von einer Sache ausgehen. Du gehst von was aus? Du gehst davon aus, dass es genauso ist, wie Allah es gesagt hat. Wenn jemand was anderes behauptet, dann muss er dafür einen Beweis erbringen. Und wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala geht, da brauchst du eine Ayah oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Gelehrten akzeptieren auch, wenn es eine Aussage, authentische Aussage eines Sahabi ist, denn der Sahabi radiallahu anhu, er kann das ja dann nur von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben. Also, zusammengefasst, es gibt Übersetzungen, die an dieser Stelle, könnt ihr einfach mal aufschlagen, verschiedene Übersetzungen zu dieser Ayah 64 Surah Al-Ma'ida, wo einfach statt seine beiden Hände sind weit ausgerichtet, steht einfach was ganz anderes. Was ganz anderes. Zum Beispiel, er ist überaus großzügig. Fertig. Der Deutsche merkt nicht, dass er hier reingelegt wird, wirklich reingelegt wird, weil er nicht das liest, was Allah ihm gesagt hat eigentlich. Also zusammengefasst, wir müssen also glauben, dass Allah subhanahu zwei Hände hat, die Gaben und Gnaden verteilen. Wir dürfen jedoch nicht versuchen, uns in unserem Herzen eine Vorstellung darüber zu machen. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du mit jemandem zum Beispiel diskutieren solltest über solch ein Thema, das Problem der Person, die diese Sache leugnet und nicht glaubt an, dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände hat, sein Problem ist was? Sein Problem ist, er sagt sich, auch wenn er es nicht immer ausspricht, er sagt, wenn du das sagst, dann vergleichst du Allah mit einem Menschen. Weil er sagt, der Mensch hat auch zwei Hände. Und hier schreibst du Allah auch zwei Hände zu. Dann sagst du ihm, Bruder, das, was wir Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, bedeutet nicht, dass wir auch die Wirklichkeit, die dahinter steckt, Allah auch zuschreiben. Du kannst ihn fragen, glaubst du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sehen kann? Er wird dir sagen, ja. Dann sagst du ihm, okay, der Mensch kann auch sehen. Wieso bei dieser Angelegenheit akzeptierst du, wenn man sagt, Allah sieht aber alles, er sieht also nicht so, wie ein Mensch sieht. Und wenn es um etwas anderes geht, wie die Hände Allah subhanahu wa ta'ala, hast du damit dann plötzlich ein Problem. Und sie kommen mit Argumenten, wie zum Beispiel mit, sie sagen Vermenschlichung, sie sagen Vermenschlichung, das heißt also, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften eines Menschen gibt und so weiter und so fort. Und es ist immer das gleiche Problem. Wenn wir diese Regeln anwenden, alhamdulillah, haben wir kein Problem. Und glaubt mir, die anderen Gruppen, die ein Problem mit diesem Thema haben, die haben solche Widersprüche in ihrem eigenen Glauben, entweder in ihrem eigenen Glauben oder alle, auch die Sekten, die nicht diese Regeln anwenden, unter sich sind wiederum zerstritten, weil sie keine Linie haben. Wie sollen sie auch eine Linie haben? Denn die Wahrheit ist eine, und wenn man sich von der Wahrheit abweicht, dann hat man auf jeden Fall, ist man auf dem falschen Weg. Und der, wir halten uns an Ayat, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran Karim, ich übersetze direkt auf deutsche Sprache, sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist, und auch die Sünde, und die Gewalttätigkeit ohne Recht, und dass ihr Allah etwas beigesellt, noch einmal, verboten die Abscheulichkeit, dann die Sünde allgemein, dann die Gewalttätigkeit ohne Recht, dann Ash-Shirk. Und subhanallah, in dieser Ayah gibt es noch eine Angelegenheit, die schlimmer ist als Ash-Shirk. Und zwar sagt er subhanahu wa ta'ala, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Das ist Surat Al-A'raf, Vers Nummer 33. Und deswegen, als Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu mal einmal gefragt worden ist, wie kann es sein, dass das Reden über Allah subhanahu wa ta'ala schlimmer ist als Ash-Shirk? Wir wissen doch, dass Allah im Koran gesagt hat, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, Allah verzeiht es nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Dann sagt er als Antwort, und er ist wie gesagt eine Person, die sich im Koran blendend auskannte, er sagte, über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen zu sprechen, ist der eigentliche Grund für den Schirk. Über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen zu sprechen, ist die letztendliche Ursache dafür, dass die Leute Schirk begehen. Das eine hängt nämlich vom anderen ab und deswegen ist Wissen, reden über Allah ohne Wissen, ist schlimmer als Schirk. Möge Allah uns davor bewahren. Tayyib. Allah sagt, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese danach wird gefragt werden. Deswegen, liebe Bruder, wenn es um Allah Azza wa Jal geht, sag nur etwas, was Allah über sich selbst auch gesagt hat oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alles andere, lass es beiseite. Denn wenn du etwas anderes sagst, fällst du in die Kategorie, dass du über etwas sagst, dass du etwas sagst ohne Wissen. Und das ist fatal. Ein weiteres Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim an 7 verschiedenen Stellen im Koran, dass er sich über seinen Thron erhoben hat. Auf Arabisch das Wort für erheben ist Istawa. Das heißt, er hat sich über seinen Thron emporgehoben. Das ist die wortwörtliche Bedeutung dieses Wortes. Und immer das Wort Istawa, das Wort Istawa natürlich hat verschiedene Bedeutungen. Aber das Wort Istawa wird definiert durch die Präposition, die danach kommt. Also wenn du sagst Istawa, ohne etwas hinzuzufügen, dann heißt das im Arabischen reif werden. Wenn du sagst Istawa und du machst danach Ila, dann heißt es zuwenden. Wenn du sagst Istawa und danach Ala, das ist die Präposition Ala, dann heißt es sich über etwas erheben, emporheben. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala an diesen 7 Stellen über sich selbst in Bezug auf den Thron Al-Arsh gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Und das Interessante ist, dass die Anhänger der anderen Sekten, sie haben mit diesen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, das sind die Zitaten, die ihm zugeschrieben werden, sie haben damit so ein Problem, dass sie alles Mögliche machen, um an ihrer Aqidah festzuklammern. Zum Beispiel hat einer von ihnen einmal gesagt, zu mir persönlich, Al-Arsh ist nicht der Thron. Al-Arsh, Allah sagt im Koran al-Karim, dass er sich emporgehoben hat über den Arsh. Wenn du jetzt sagst, natürlich, ihr Problem ist ja klar, weil sie haben damit, sie sagen, dass das Wort sich emporheben über eine Sache, ist eine Sache, die ein Mensch macht. Wenn er sich zum Beispiel auf sein Reittier setzt, dann sagt man auf Arabisch Istawa ala, auf seinem Dabba, seinem Tier. Und sie sagen, deswegen kann das nicht in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gültig sein. Lesen wir die Ayah dazu. Allah sagt subhanahu wa ta'ala in Surat Az-Zukhruf, also Surah 43, 12-14. والله جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Und er hat euch Schiffe und Vieh gemacht, was ihr besteigen könnt. Und das Wort besteigen heißt eben istawa ala. لِتَسْتَبُوا عَلَى ظُهُورِ. Damit ihr euch auf ihren Rücken zurecht setzt, Entschuldigung, das zweite ist, damit ihr euch auf ihren Rücken zurecht setzt, das ist das Wort Istawa, was verwendet worden ist, und hierauf der Gunst eures Herrn gedenkt, wenn ihr euch darauf zurecht gesetzt habt. Das Wort Istawa wurde hier übersetzt mit zurechtsetzen, in dieser Übersetzung. Aber natürlich beinhaltet das Wort Istawa nicht diese Bedeutung des Sitzens direkt, sondern das ist eine Folge davon. Deswegen, du sagst doch nicht in Bezug auf einen Menschen, dass er sich Ganz kurz. Du sagst doch nicht in Bezug auf einen Menschen, er hat sich über sein Pferd emporgehoben. Das sagst du nicht. Deswegen sagst du, er hat sich auf sein Pferd gesetzt. Und deswegen wurde es auch so übersetzt. Ist auch wunderbar, ist kein Problem. Nur in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala darfst du jetzt nicht die Ayah übersetzen gemäß dem, was sich aus dem Wort ergibt, nämlich dass man sich setzt. In Bezug auf den Menschen. Das kannst du in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr machen. Weil in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala kannst du nicht mehr diese Analogieschlüsse machen. Und deswegen ist der Quran al-Karim also in dieser Stelle ein Beweis dafür, was mit dem Wort Istawa gemeint ist, und zwar sich über eine Sache erheben. Sich über eine Sache erheben. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gibt es jetzt unterschiedliche Vorgehensweisen dieser Sekten, wie sie vorgehen, wenn es darum geht, diese Ayah umzuinterpretieren. Eine davon, wie ich gesagt habe, einer hat einmal gesagt, ganz einfach, Al-Arsh bedeutet nicht der Thron. Fertig. Also, du kannst nachfragen und philosophieren, und die Sache ist so einfach. Er sagt einfach, um das Problem aus dem Weg zu gehen, ich kann nicht sagen, dass Allah sich über den Thron erhoben hat, sage ich einfach, mit Arsch ist nicht der Thron gemeint. Fertig. Welche wissenschaftliche Begründung? Gar keine. So was. Und das ist einfach ihre Begründung. Und sie, wenn man sie, da habe ich den Bruder gefragt, ja, ach, was heißt denn das dann? Was bedeutet denn Arsch? Sagt er, Allahu A'lam. Das nennt man Ta'atil. Das ist aber genau dieser Punkt. Das ist genau dieser eine Fehler, den wir nicht machen dürfen. Ta'atil bedeutet ja gerade, er glaubt an das Wort. Arsch. Aber was bedeutet es? Er sagt, Allahu A'lam. Ich weiß nicht. Stellt man Tafwid auch. Tafwid heißt, man überlässt. In diesem Fall Tafwid bedeutet, man überlässt die wirkliche Bedeutung des Wortes Allah. Man sagt, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Dann wie glaubst du daran? Du glaubst nur an Buchstaben. Du glaubst also nicht mehr an die Bedeutung, die dahinter steckt. Und das ist gefährlich natürlich, ja. Das ist gefährlich. Du könntest es auch mit dem Salah machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir befohlen zu beten. Du sagst, du sollst beten. Du sagst, ich glaube daran, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Mit dem Salah, Allahu a'lam. Ja. Wie gesagt, es ist, man denkt manchmal, die Sache ist kompliziert und wissenschaftlich und so, aber in Wirklichkeit ist sie überhaupt nicht wissenschaftlich. Die andere Vorgehensweise ist jetzt die folgende: Wenn ein Geschöpf etwas besteigt, kann dies nicht mit dem Besteigen Allahs über seinen Thron verglichen werden, denn nichts gleicht Allah subhanahu wa ta'ala. Solche, die sagen, Istawa bedeutet Istawla, begehen einen großen Fehler. Also, manche Leute haben eine andere schöne Vorgehensweise, schöne Anführungszeichen natürlich. Sie sagen, das Wort Istawa kann ich so nicht stehen lassen. Ich glaube nicht, dass das wirklich damit gemeint ist. Er schlägt das Wörterbuch auf und findet zufälligerweise ein Wort, das wirklich auf Deutsch verdammt ähnlich aussieht, muss ich sagen, ja, hat nur einen Buchstaben mehr. Und zwar, anstatt Istawa, macht er Istawla. Das heißt, er fügt vor dem letzten Buchstaben ein Lam ein. Und natürlich hat das dann eine ganz andere Bedeutung. Und er sagt, das ist damit gemeint. Wie kommt er auf die Idee? Es ist einfach nur die verblüffende Ähnlichkeit des Wortes, mehr nicht. Da steckt nichts Großwissenschaftliches dahinter. Er steckt in erster Linie dahinter, dass er nicht glauben kann an die wahre Bedeutung des Wortes. Weil er denkt, dadurch vergleicht man Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Reiter oder ähnliches. Was aber gar nicht der Fall ist. Und deswegen sucht er nach einer Lösung. Der eine leugnet einfach die Bedeutung von Al-Arsh. Der nächste macht Tahrif. Tahrif bedeutet jetzt in diesem Fall, er sagt, damit ist nicht das Istawa gemeint. Das heißt, dass man sich über eine Sache erhebt. Sondern damit ist Istawla gemeint. Istawla, was bedeutet Istawla? Istawla bedeutet beherrschen und einnehmen. Beherrschen und einnehmen. Das heißt, er will sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er Himmel und Erde erschaffen hat, er seinen Thron eingenommen. Und für die meisten von ihnen ist diese Art der Uminterpretation, diese Art von Tahrif, tatsächlich befriedigend, aber in Wirklichkeit, subhanallah, wenn man darüber nachdenkt, haben sie dadurch ihr eigentliches Problem überhaupt gelöst? Das ist eine interessante Frage, die diese Leute leider nicht beantworten, sich selbst und ihren Anhängern. Wenn man sie fragt, ja okay, jetzt hast du das Wort Istawa ersetzt durch Istawla. Hast du dadurch dein eigentliches Problem gelöst? Denn das Wort Istawla heißt einnehmen, beherrschen, haben wir gesagt. Willst du sagen, dass das Wort Istawla, einnehmen, beherrschen, einem Menschen nicht zugeschrieben werden darf? Darf auch einem Menschen zugeschrieben werden. Also was hast du eigentlich gewonnen? Gar nichts. Du hast gar nichts gewonnen. Du hast das Problem verlagert. Von einem Wort zum nächsten Wort. Und du musst wieder jetzt eine Regel anwenden und sagen, ja, aber das ist nicht so wie beim Menschen. Ja, dann mach das doch gleich beim ersten Wort und du hast das Problem gelöst. Natürlich ergeben sich natürlich auch falsche Ableitungen. Das heißt also, wenn wir ein Wort durch ein anderes ersetzen, habe ich gerade erklärt, dass das Problem sich gar nicht gelöst hat. Aber zweitens auch ganz wichtig, sobald du die Worte Allahs veränderst, wal'iazu billah, brauchst du nicht erwarten, dass daraus etwas Besseres passiert daraus. Im Gegenteil, da kommen dadurch falsche Schlussfolgerungen, an die ein gläubiger Mensch niemals glauben darf. Niemals glauben darf sogar. Der erste Fehler, den du machst, du hast die Bedeutung des Wortes entstellt. Auch wenn ich sehr weit gehen. Da steht Istawa, du hast einen Buchstaben hinzugefügt. Natürlich machen die das nicht im Koran, aber die sagen das mündlich. Wir erklären das Wort so. Und Allah sagte im Koran, inna anzalnahu Quranan Arabiya. Wir haben ihn als arabischen Koran abgesandt. Und das Wort Istawa hat eine Bedeutung. Und du jetzt schreibst du diesem Wort eine ganz andere Bedeutung zu. Das hätte man Verfälschung. Die zweite Sache ist, dass wir kennen über die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen von früher, und damit meinen wir immer die ersten drei Generationen, wir kennen über sie kein einziges überliefertes Wort, das auf das hinweist, wie sie dieses Wort Istawa interpretiert haben. Kein einziges. Und das nennt man Ijma', ist auch ein Ijma', Sukuti nennt man das, eine Form des Ijma', an die wir uns halten müssen und dürfen. Die zweite falsche Folge, Schlussfolgerung, die sich daraus ergeben würde, mein zweiter Punkt, es würde bedeuten, dass man sagen, bei dieser Sache ein bisschen komplizierter, ich lasse die weg, es würde, einmal gehen wir gleich zum dritten Punkt über, falls Sie im Buch mitverfolgen, es ist eine Entstellung der Bedeutung. Viertens, es widerspricht der Übereinkunft der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, radiallahu anhu, wie Sie gesagt haben, und ein entscheidender Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass, wenn du sagst, damit ist Istawla gemeint, eingenommen gemeint, beherrschen gemeint, willst du damit sagen, dass Allah Azza wa Jal, bevor er den Thron eingenommen hat, dass jemand anderes ihn eingenommen hatte, dass jemand anderes ihn beherrschte? Das ist, wie gesagt, eine nichtige Bedeutung. Allah Subhanahu wa Ta'ala ist der Herr und der Herrscher des Universums vor und nach dem er sich über seinen Thron erhoben hat, subhanahu wa ta'ala. Gehen wir zur nächsten Frage über. Die zweite Frage lautet, ist Iman dasselbe wie Tawhid? Iman, haben wir gesagt, dass die adäquate Übersetzung im Deutschen ist das Wort Glaube, aber wissenschaftlich gesehen natürlich, oder islamisch gesehen, das Wort Iman hat eine andere Zusammensetzung als die sprachliche. Und der sprachlichen Bedeutung von Iman, liebe Geschwister, oder Glaube, auch wie im Deutschen das Gleiche, versteht man einfach nur, dass man etwas für wahr und richtig hält. Wenn jemand einer Person ihre Aussage als richtig bezeichnet, dann glaubt sie an diese Aussage. Etwas für wahr halten, heißt sprachlich gesehen glauben. Islamisch gesehen, oder bleiben wir erstmal bei der arabischen Sprache zum Bedeuten von Iman, ist das genau das Gleiche. Die Gelehrten sagen, Iman bedeutet Tasdiq. Tasdiq heißt tatsächlich etwas für wahr halten. Und so kommt es auch teilweise im Koran Karim vor. Wie in Surat Yusuf, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Du wirst uns nicht glauben. Hier ist mit Sicherheit nicht die religiöse Bedeutung von Iman gemeint. Aber die religiöse Bedeutung von Iman, lernen wir inshallah ta'ala, kommt noch inshallah, lernen wir, dass wir unter Iman eben nicht nur verstehen, dass man etwas für wahr hält. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet dir vom Tag der Auferstehung, du sagst, ja, ich glaube daran, dass dieser Tag eintreffen wird, dann hast du Iman an diesen Tag. Aber das ist nur ein Drittel der Miete. Wir glauben fest, dass der Iman eben auch aus dem besteht, was man sagt und dem, was man tut. Der Gelehrte wird hier gefragt, ist Iman dasselbe wie Tawhid? Seine Antwort, Allah erbarme sich seiner, war, Tawhid bedeutet, Allah ganz allein das zuzuschreiben, was ihm zusteht. Iman bedeutet, alles, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, zu bestätigen, also für wahr zu halten. Dieses Bestätigen beinhaltet Akzeptanz und Gehorsamkeit. Also dadurch sagt er zu dir, es geht nicht nur darum zu glauben, weil manche Leute sagen, ich glaube an Gott und mein Herz ist sauber, mein Herz ist rein, aber er betet nicht und fastet nicht und macht gar nichts von der Religion. Dann sagen wir, das ist islamisch gesehen kein Iman. Per Definition ist kein Iman. Sprachlich ja, aber wichtig ist die religiöse Definition natürlich. Das eine ist Teil des anderen. Jeder Muwahhid, das heißt jeder, der den Tawhid umsetzt, ist ein Mu'min, ein Gläubiger. Und jeder Gläubiger, jeder Mu'min ist allgemein gesehen auch ein Muwahhid. Doch manchmal ist mit Tawhid etwas Spezielleres als Iman gemeint, so wie auch manchmal der Iman spezieller als Tawhid sein kann. Aber wie gesagt, allgemein ist das eine Teil des anderen. Die dritte Frage. Von welcher Art war der Polytheismus der Götzendiener zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wir nehmen diese Frage noch, weil sie sowieso sehr kurz ist. Warum? Weil wir die Frage nicht komplett durchgehen brauchen, weil das meiste davon schon längst erwähnt worden ist. Und wir haben ja gesagt, es geht hier uns hier um Aqidah zu lernen. Uns geht es nicht darum, ein Buch durchzulesen. Wenn jemand nur lesen will, kann das zu Hause inshallah auch lesen. Wir wollen verstehen, was der Gelehrte uns sagt, auch wenn wir es in andere Worte formulieren, damit wir auch nicht dabei einschlafen, wenn jemand ein Buch vor sich hat und sagt, was ist das für eine Vorlesung hier. Von welcher Art war der Polytheismus der Götzendiener zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er antwortete, was die Beigesellung, das heißt der Schirk, der Götzendiener zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, so handelte es sich nicht um eine Beigesellung im Bereich der Einzigartigkeit der Herrschaft. Denn der Koran, der edle Koran, weist darauf hin, dass sie nur im Bereich der Einzigartigkeit der Anbetung beigesellten. Also, das ist auch das, was wir letztes Mal hingewiesen haben darauf. Und zwar, wir haben von diesen drei Kategorien des Tawhid erzählt. Der Konflikt war niemals zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Leuten in Bezug auf die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Denn im Koran heißt es wortwörtlich, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Wenn du sie fragen würdest, o Prophet, wenn du sie fragen würdest, wer hat Himmel und Erde erschaffen? Das Wort erschaffen ist Teil der Rububiyya, ist Teil der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala, und eine der, wir haben gesagt, es geht um die Taten Allahs, und das Erschaffen ist eine Tat, zweifellos. Wenn du sie fragen würdest, wer hat Himmel und Erde erschaffen, werden sie sagen, Allah. Also das ist nicht das Problem mit ihnen. Sondern ihr Problem ist, dass sie die Konsequenz daraus nicht ziehen wollten. Wenn Allah alles erschaffen hat, dann ist Allah auch der Gesetzgeber. Dann ist Allah, der bestimmt, was halal und was haram ist. Dann hat kein Mensch das Recht, ihm darin zu widersprechen oder von sich aus zu sagen, etwas ist halal oder etwas ist haram. Niemand. Aber dem wollten sie sich nicht fügen. Und wenn du akzeptierst, dass alles kommt von Allah,